Anlässlich des 25. Jahrestages der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee gab es am 24. Dezember im Theater Moranbong in Pyongyang ein Konzert des staatlichen Sinfonieorchesters »Die ewige Sonne«. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVRK, weitere führende Kader der Partei und des Staates, die Funktionäre der Partei, Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, der zentralen und städtischen Institutionen sowie die Werktätigen der Stadt Pyongyang besuchten das Konzert.